die Tore der Gottesstadt macht hoch sie und weit. Wir gehen zur Herrlichkeit von Sündenlast befreit. Dort sehen wir Jesus, alle stimmen ein. Nur Freude und Jubelsang wird dort ewig sein. Och, will ich auf Erden Tag, Not und Beschwerde, Sorgen, die plagen mich oft sehr. Doch dann schau ich nach oben und fang an zu loben, denn der Herr, er hält mich fest und ist bei mir. Die Tore der Gottesstadt macht hoch sie und weit. Wir gehen zur Herrlichkeit von Sünden, lass befreit. Befreit, Gott sie hält.